Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, herzlich willkommen dazu. Am 30. Juni 2017 wurde im Deutschen Bundestag Geschichte geschrieben. Die Ehe für alle bekam eine Mehrheit. Fischer und Göbel stehen ja der Ehe an sich eher skeptisch gegenüber, was sich unter anderem daran zeigt, dass einer geschieden, der andere unverheiratet ist. Nichtsdestotrotz haben wir alles gegeben, um euch in dieser Stunde zum Thema Ehe für alle musikalisch rundum gut zu versorgen. Ich muss aber sagen, Göbel, dass wir trotzdem seit Jahren in festen Händen sind und zwei bildhübsche junge Frauen an unseren Seiten wissen. Genau, die manchmal auch unter uns leiden, wenn wir zu viel quasseln, wie zum Beispiel jetzt in dieser Sendung. Aber los geht's erstmal mit Musik. Mit einem wunderbaren musikalischen Pärchen, Ljubka Dimitrovska und Ivica. Zu zweit ist es schöner. Zwei die Meinung sagen, dass es am Ende nur so raucht, haben sie sich bald vertragen, weil der eine den anderen braucht. Zu zweit ist es schöner, ganz klar, denn leichter geht alles als Paar. Man kann Probleme lösen, als wenn nichts gewesen, schneller als allein. Zu zweit ist es schöner sogar, das weiß wer sehr einsam und klar. Das wusste auch schon Adam, als er sie die Eva nahm. Sie schlafen meistens anderwärts. Doch wenn sie alt sind und leiden, wollen sie auch gern was Festes fürs Herz. Zu zweit ist sie schöner, ganz klar, denn leichter geht alles als Paar. Man kann Probleme lösen, als wenn nicht gewesen, schneller als allein. Zu zweit ist es schöner sogar, das weiß wer sehr einsam doch war. Das wusste auch schon Adam, als er sich die Eva nahm. Zu zweit ist es schöner, ganz klar, denn leichter geht alles als Paar. Man kann Probleme lösen, als wenn nichts gewesen, schneller als allein. Zu zweit ist es schöner sogar, das weiß wer sehr einsam oft war. Das wusste auch schon Adam, als er sie die Eva nahm. Ja, das ist doch Musik, bei der sich unsere Eltern das Jawort einst hätten geben können. Da werden die Augen feucht, da kommen die Erinnerungen hoch. Der Adria-Sound. Und jetzt Jürgen Walter. Ich weiß nicht, was Gisela Steinecker bei dem Text durch den Kopf gegangen ist, weil sie tönt da an einer Stelle auch. Es kann auch zu dritt gehen. Wir wollen es aber doch bei zwei Leuten halten. Aber schöner ist die Liebe. Es muss schön sein, schön zu sein. Aber schöner ist die Liebe. Es ist schön, allein zu sein. Aber schön ist's zu zweit. Es muss schön sein, schön zu sein, aber schöner ist die Liebe. Es ist schön, allein zu sein, aber schöner ist zu zweien. Spaß macht auch ein guter Witz, aber mehr Spaß macht die Liebe. Gut tut tiefer Schlaf allein, aber guter tut zu zweien. Jeder Dummkopf kann was kaufen, hat der Geld, will er die Welt oder nur was ihm gefällt. Aber schöner ist die Liebe. Schön ist still beschwipst zu sein, aber schöner ist zu zweien. Es gibt manche schöne Gegend, gibt das Reh im tiefen Wald, ach und Blasmusik erschallt. Aber schöner ist die Liebe. Mancher hätte es gern zu dreien, aber schöner ist zu zweien. Schön ist ein Elfmetertor, mancher liebt gemischten Chor, tut sich überall hervor, aber schöner ist die Liebe. Es ist schön bekannt zu sein, es ist schön verwandt zu sein, überall dabei zu sein, aber schöner ist zu zweien. Es muss schön sein, schön zu sein, aber schöner ist die Liebe. Es ist schön, allein zu sein, aber schöner ist zu zweien. Reich und glücklich wär ich gerne, und gesund, das wäre fein, und berühmt noch obendrein, aber schöner ist die Liebe. Ich koch auch für mich allein, aber mehr Spaß macht's zu zweien. Ich fang noch als alter Mann lieber wen zu lieben an, könnte stolz und einsam sein, aber schöner ist zu zweien. Es muss schön sein, schön zu sein, aber schöner ist die Liebe. Es ist schön, allein zu sein, aber schöner ist zu zweien. Reich und glücklich wär ich gerne, und gesund, das wäre fein. Und berühmt, noch obendrein. Aber schöner ist die Liebe, aber schöner ist zu zweien. Aber schöner ist die Liebe, aber schöner ist zu zweien. Aber schöner ist die Liebe, der Marabu-Flashback zum Thema Ehe für alle. Göbel, du hattest bereits schon mal die Ehre. Was kannst du zu deiner Ehe sagen, zu deiner Hochzeit? Ja, die Hochzeit ist ja der Anfang der Ehe. Also der Anfang war sehr gut, sehr schön. Das Ende leider katastrophal. Und mehr kann man dazu eigentlich auch öffentlich nicht sagen. Nur was gab's zu essen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber es war ein schöner Tag, mitten im Mai, im Wonnemonat. Wir haben eine schöne Party gemacht. Ja, wie gesagt, der Anfang war noch gut. Ums Hochzeitsmachen dreht sich jetzt auch alles bei Gabi Rückert, der dritte Titel im Flashback Ehe für alle. Und dann werden wir ein bisschen ernster. Zusammenbleiben, gehen, unterschreiben, suchen sich ein Zimmer. So beginnt es immer, fängt das Märchen an. Kaufen sich eine Liege, auch eine Babywiege, konnten sie bekommen, also gleich genommen. Liebe alle Tage und in jeder Lage steht auf dem Programm. Hochzeit machen ist Tagen rebelliert der Magen, gehen sie ins Lokal. Alles ziemlich teuer, sie sparen ungeheuer für einen Stereokasten mit verschiedenen Tasten. Lieben sich und streiten, Baby kommt bei Zeiten, Zimmer wird zu schmal. Kaufen sie ein Trabi, fahren zusammen raus. Kriegen zur Belohnung irgendwann eine Wohnung, lieben sich noch immer wie in kleinen Zimmern. Und sind sie nicht geschieden, leben sie zufrieden und mein Märchen ist aus. La la la la la la la la la la la la la la. La, la. Hochzeit machen ist wunderschön. Gabi Rückert im Marabu Flashback zum Thema Ehe für alle. Aus der Zeit dazu. Am 30. Juni sprach sich bei 623 abgegebenen Stimmen eine Mehrheit von 393 Bundestagsabgeordneten für die Ehe für alle aus. 226 Parlamentarier waren dagegen, 4 enthielten sich. SPD, Linke und Grüne stimmten geschlossen für die rechtliche Gleichstellung, aber auch von den Mitgliedern der Unionsfraktion, die das Gesetz jahrelang blockiert hatten, gab fast jeder Vierte seine Stimme für die Ehe für alle ab. Bundeskanzlerin Merkel stimmte dagegen. Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau. Was die nicht uninteressante Frage aufwirft, ob unsere Bundeskanzlerin denn selbst auch verheiratet ist. Wir haben nachgeschaut, sie ist es. Mit dem Quantenchemiker, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja. Mit dem Quantenchemiker Joachim Sauer. Die haben am 30. Dezember 1998 geheiratet. Und besondere kulturelle Vorlieben dieses Paars sind zum Beispiel das Besuchen der Vorstellungen bei den Bayreuther Wagner-Festspielen. Bei Wagner denke ich an Woody Allen, der wiederum in einem Film mal sagte, er muss bei Wagner immer das Gefühl bekommen, in Polen einzumarschieren. Ich denke da komischerweise immer an Hubschrauber, aber weder das eine noch das andere haben wir jetzt, sondern Billy Idol mit White Wedding, und ich denke, wir liegen damit so falsch wie nur irgend möglich. Sure in this world, and there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Billy Idol mit White Wedding im Marabu Flashback zum Thema Ehe für alle. Und schnell weiter, Fifth Dimension aus den 60er Jahren, Wedding Bell Blues. Flashback, Ehe für alle, Fifth Dimension. Wer verheiratet war, kann auch geschieden werden. Diese Erfahrung habe ich nicht machen dürfen. Aber du, Göbel? Ja, und wenn man sich das ersparen möchte, dann sollte man in die Richtung denken, in die unser nächster Titel geht, Shotgun Wedding. Die erspart nämlich garantiert den Scheidungsanwalt. Roy C. Standing all around at a shotgun wedding here in this town, and I'm the victim, and oh yeah, of a shotgun wedding, 'cause your father got the gun and there ain't no place to run. Shotgun wedding, and oh yeah. Yes, I have, for you, me, the baby makes three. Shotgun, shotgun, shotgun, shotgun, shotgun, shotgun, shotgun, shotgun wedding, and oh, yeah. Do you take this woman to be your lawful wedded wife? And oh, all I could see, and all I could see, all I could see, yeah, was shotguns. Shotguns, shotguns, shotguns, shotguns, shotguns, shotguns, shotguns, shotguns, shotgun waiting. Shotgun Wedding im Marabu Flashback. Der Dezember scheint ein ganz guter Monat zum Heiraten zu sein, zumindest was Promis betrifft. Nicht nur unsere Bundeskanzlerin hat es getan, wie wir vorhin ja erfahren haben, im Dezember 1998, sondern auch Elton John. Der hat am 21. Dezember 2005, dem ersten Tag, an dem das in Großbritannien rechtlich möglich war, mit seinem langjährigen Partner David Furnish eine eingetragene Lebenspartnerschaft ist er da eingegangen. Und 9 Jahre später, nämlich am 21. Dezember 2014, wurde diese Partnerschaft in eine reguläre Ehe umgewandelt. Und Göbel, ich habe auch noch was dazu. Seit 1999 ist Elton John zusätzlich mit einem Herzschrittmacher verheiratet. Ehe zu dritt sozusagen. She looked up peach in the dress she made when she was still a mama's little girl. And when she walked down the aisle, everybody smiled at her innocence and curls. And when the preacher said, "Is there anyone here got a reason why they shouldn't wait?" I should have stuck up my hand. I should have got up to stand. We'll be right back. Wir wissen ja nun, im Marabu Flashback Dezember, ein wichtiger Monat für die Ehe. Wir sind wieder investigativ, nicht wahr, Göbel? Jetzt kommt ein Thema, die Hochzeitsnacht. Da kann ich, da ich ja nie verheiratet war, überhaupt nicht mitreden, aber du vielleicht. Ja, es ist zwar eine ganze Weile her, aber wenn ich mich recht erinnere, waren wir damals viel zu müde, langer Tag gewesen, früh aufstehen, Party machen, alles organisieren. Das war sehr, sehr anstrengend. Danach sind wir einfach schlicht ins Bett gefallen und eingeschlafen. Ihr hättet Uschi Brüning anmachen können. Sie besingt die Hochzeitsnacht jetzt auf Radio Marabu. Das war sie, die Hochzeitsnacht von Uschi Brüning. Göbel hat ja gerade erzählt, bei ihm war es vor allem ein Schlafen, aber es waren natürlich auch ganz schlimme Zeiten. Du hast 1989 geheiratet, im schlimmsten aller Unrechtsstaaten, und da war natürlich viel zu organisieren. Heute hat man ja dafür alles so ein Management, ne, so Catering und so, das war ja alles nicht. Nein, das gab es damals nicht. Und was die Organisation anbetraf, waren wir natürlich auch auf die Hilfe von Verwandten angewiesen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass die Schwester meiner Frau, die lebte damals in Berlin, Jans Berlin war eine Wolke und nur Icke mittendrin sozusagen, die musste uns Dinge besorgen, die es damals in der DDR-Provinz überhaupt nicht gab. Zum Beispiel solche Mandarinen in der Dose, die man damals in den Sekt reingeworfen hat. In den Rotkäppchensekt. In den Rotkäppchensekt, der auch noch zu besorgen war, war ja zum Teil auch Bückware gewesen. Also so einfach war das Heiraten damals nicht. Er hätte natürlich auch Selter trinken können, die gab es wenigstens überall. Aber jetzt machen wir, weil wir gerade in Berlin sind, die Spree-Athener Blasmusik. Haltet euch fest, Hochzeit bei Zickenschulze. Kinderkind, seid bloß nicht dumm, lauft nicht lange ledig rum. Heiraten ist manchmal schön, ich hab's neulich erst gesehen. Zickenschulze aus Bernau nahm sich schon die vierte Frau. Und nur haben wir dann die Nacht ohne Hochzeit mitgemacht. Ach, wartet da gemütlich, haben wir uns wohl gefühlt. Gegessen und getrunken und auch verrückt gespielt. Geknutscht mit kleinen Mädchens, getanzt mit schönen Frauen. Und ab und zu, da haben sich ein paar auf mal gehauen. Schulzens Tante Lieselott fielen die Zähne ins Kompott. Und ihr Mann aß seinen Fisch, halb im Dusel und am Tisch. Und ich hab mal unentdeckt, 12 Jahren eingesteckt. Gerne hätt ich ja noch mehr, bloß die Kiste war schon leer. Schulze Schwiegermutter schleppte mit Herrn Bock und verlor dabei ihren wollenen Unterrock. Auch der Großpapa hat wie verrückt gejatzt und dabei ist ihm die Hosen nachgeplatzt. Bei der Kaffeetafel dann fing der Fez erst richtig an, denn der Klempnermeister Rau, der war schon gehörig blau und er brüllte, hupsasa, jetzt spielen sie Valencia. Olle, komm, du kannst was lernen, ich tanz jetzt mit dir modern. Nu wollt er rechts rum tanzen, da hat es nicht geklappt. Nu wollt er links probieren, da hat er Pech gehabt. Ein Blech mit Pflaumenkuchen, recht delikat und frisch, blieb ihm am Gierock hängen und fiel dabei vom Tisch. Im selben Augenblick rutscht der Klempner nur zurück, übern Pflaumenkuchen aus und macht Marmelade draus. Haut dabei im Angstgefühl, weil er sich wo halten will, einem Kellner, der da stand, voll Milchtopf aus der Hand. Und die ganze Milch, das war direkt zum Schreien, floss der Klempners Frau in Blusenausschnitt rein. Und ich fand den auch noch ja nicht mal verkehrt, denn die Milch, die wusste, wo sie hingehört. Nach dem Pflaumenkuchenfall gab's nen anderen Krawall. Zickenschulze schrie vor Schreck, Kinder, meine Frau ist weg. Und nun suchten alle Mann, und im Garten war sie dann, wo sie heimlich ungeniert mit ihrem Schwager rumposiert. Voll Wut riss Zickenschulze ne Latte aus dem Zaun und hat damit den Schwager und auch die Frau verhauen. Und alle Hochzeitsgäste, die Namen und Partei. Und in 2 Minuten gab's die schönste Keilerei. Als ich sah, wie alles knufft, dachte ich, hier ist dicke Luft. Und ich schlängelte wie so ein Aal mir nach rückwärts durch den Saal, vorsichtshalber an die Wand, wo das volle Bierfass stand. Und ich dachte, haut euch Mann, ich fang jetzt zu picheln an. Doch bald herrschte wieder Einigkeit im Saal und nun freuen sich alle schon aufs nächste Mal. Wenn sich Zickenschulze wieder scheiden lässt, Kinderkinds, dann gibt's noch mal so ein schönes Fest. Hochzeit bei Zickenschulze, das war ein Lied übrigens von Friedi Sieg, ein Zeitgenosse von Otto Reuter, bekannt von der Karos Lachbühne, ein großer Komiker in den 20er Jahren. Der hat übrigens auch das Lied von der krummen Lanke geschrieben, das kennt der eine oder andere sicherlich auch noch. Wir hatten es ja gerade mit dem Rotkäppchensekt, Göbel, da gibt es jetzt ja noch eine Idee, man hätte sich ja vielleicht auch sowjetischen Sekt besorgen können. Genau, den hat man auch hin und wieder mal bekommen. Es gab ja auch in so, ich sag mal, Garnisonsstädten wie Weimar, wo ja auch die Rote Armee stationiert war, gab es ja diese Magazins, diese Geschäfte, die auch sonntags offen hatten. Da hat man sicherlich auch den einen oder anderen sowjetischen, russischen Sekt gekriegt. Ob es damals schon diesen berühmten Krim-Sekt gab, ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne noch so einen mit so einem schwarzen Etikett, sowjetischer Sekt stand da drauf. Der war süß wie Ost und den gibt es heute an der polnischen Grenze für 1,20 €. Ah ja. Immer noch süß. Ja, immer noch süß. Und ja, Krim-Sekt, nicht weit von der Krim liegt ja Usbekistan und von dort kommt Jalla und die hören wir jetzt mit ihrem Hochzeitslied. Das wird ein Tag sein. Hab nie daran gedacht, schalala, schalala, schalala, dass man auch mal Hochzeit macht, schalala, schalala, schalala. Aber gut, ich sehe es ein, schalala, schalala, schalala. Morgen soll die Hochzeit sein, schalala, schalala, schalala. Und das wird ein Tag sein, alle sind die Kummerie. Wer denkt an den Mann dabei, alle sind die Mut um sie. Ja, das wird ein Tag sein, alle sind die Kummerie. Wer denkt an den Mann dabei, alle sind die Mut um sie. Weißes Kleid und Rosenstrauß, schalala, schalala, schalala. Ja, sie sieht sehr niedlich aus, schalala, schalala, schalala. Doch die alle, alles lacht, schalala, schalala, schalala. Doch hab ich nie fein gemacht, schalala, schalala, schalala. Und das wird ein Tag sein, alle sind wie du, Marie. Wer denkt an den Mann dabei, alle sind wie du, um sie. Ja, das wird ein Tag sein, alle sind wie um Marie. Wer denkt an den Mann dabei, alle sind wie nur um sie. Mit ihrem Hochzeitslied. Wie wir gerade gehört haben, haben die damals ja ziemlich gut auch Deutsch getrellert, Deutsch gesungen. Fischer, kannst du dich erinnern, ob vielleicht irgendeine DDR-Band mal Russisch gesungen hat? Ich glaube, die Pudis haben ein russisches Album veröffentlicht. Das müsste man hier und da auch secondhand noch besorgen. Ich glaube, wir versuchen das mal zu besorgen für den Flashback. Genau, demnächst hier auf diesem Posten. Demnächst hier im Flashback. Jalla wurden übrigens inspiriert von den Beatles, man glaubt es kaum, und gründeten sich am Theaterinstitut von Taschkent und waren die gesamten 70er und 80er Jahre hindurch eine der populärsten Bands in der Sowjetunion, aber auch in Indien und Pakistan kennt man Jalla. Und jetzt kommt das Witzige. 2002 gründete sich ein Ableger namens Retro Jalla und die sind immer noch aktiv. Auch immer noch aktiv im Original sind die roten Gitarren, die kommen jetzt mit Hochzeit. Seite. Und wenn du morgen neben mir gehst, blinkt der Tau darin wie Perlen. Wege. Hörst du? Der Wind trägt ihren Silberton. Und wenn du, du, du morgen neben mir gehst, wird ihr Läuten uns begleiten. Du, so heißt das Wort, das in mir klingt. Du, so heißt das Lied, das in mir singt. Du, du lehrtest mich, den Tag zu sehen. Du, kein Lächeln ist wie deines schön. Schau nur, ein Krug gefüllt mit klarem Wasser. Trink nur, der Bach, ihr schenkte ihn zur Hochzeit. Gitarren auf Radio Marabu. Flashback, Ehe für alle. Kein Flashback ohne Bowie. Und unser Motto war ja, für diese Sendung zu zweit ist es schöner. Drum gibt's jetzt Bowie nicht allein, sondern mit Turners Tina. Tonight. I'm Tina Turner Tonight, kein Flashback ohne Bowie, aber auch keiner ohne Brecht. Brecht hat recht, Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht etwas zu erhalten. Aber wir haben noch etwas mehr, Göbel, Brecht hat recht. Ein guter Ratschlag für die Ehe von Bertolt Brecht, morgens und abends zu lesen. Der, den ich liebe, hat mir gesagt, dass er mich braucht. Darum gebe ich auf mich Acht, sehe auf meinen Weg und fürchte von jedem Regentropfen, dass er mich erschlagen könnte. Wir kommen zur Scheidung. Der Scheidung in Haiti. Steely Dan. Im Marabu-Flashback Ehe für alle Haitien Divorce, Steely Dan. Ja, Anlass der Sendung ist ja die Ehe für alle, die es in Deutschland jetzt ein gutes halbes Jahr gibt. Ich habe ja neulich erfahren, dass das mit den Geschlechtern, also Mann, Frau, Frau, Frau, Mann, Mann, gar nicht so eindeutig ist, wie wir immer dachten. Keiner ist 100% nur Mann und niemand ist 100% nur Frau, sondern wir haben Teile von beiden in uns. Ich habe immer gedacht, ich bin Mann. Ja, dann muss ich dich jetzt eines Besseren belehren. Das stimmt nicht, du hast auch einen weiblichen Anteil in dir. Dann können wir ja die Sendung zunehmend dann auch im Kleid gestalten. Vielleicht müssten wir das mal probieren, ja, wie das sich anfühlt. Wenn natürlich alle alles sind, dann braucht man natürlich auch gar keine Scheidung mehr. Stimmt, da spart man sich eine Menge Kosten auf jeden Fall. Also das ist schon so ein Ding, Göbel, wenn man jetzt dann alles Mögliche sein kann. Also ich habe mich jetzt nochmal bei Wikipedia bei unseren amerikanischen Freunden informiert. Dort steht zur Ehe: Die Ehe oder Heirat ist eine durch Naturrecht, Gesellschaftsrecht und Religionslehren begründete und anerkannte, zumeist gesetzlich oder rituell geregelte, gefestigte Form einer Verbindung zweier Menschen. Ja, und jetzt haben wir die Ehe für alle, auch die Scheidung für alle. Und ja, wenn alle alles sind, männlich, weiblich, von allem ein bisschen, dann wird irgendwann mal so ein trauriges Trennungslied wie das folgende von Element of Crime gar nicht mehr nötig sein. Also, hören wir es uns nochmal an. In aller Demut, hier ist Element of Crime, weißes Papier. Nimm deine Katze und schüttel sie aus, bis alles herausfällt. jemals aus meiner Hand fraß. Später klopf ich noch den Teppich aus und find ich ein Haar von mir darin, dann steck ich es einfach ein. Nicht soll der böse Erinnerung sein, verraten, was ich dir gewesen bin. Sag nicht, dass das gar nicht nötig wäre, denn schmerzhaft wird es erst hinterher, wenn wieder hochkommt, was früher mal war. Dann lieber so rein, so dumm sein wie weißes Papier. Auch werde ich in Zukunft ein anderer sein, als der, den du in mir sahst. Hose, die du mir gehäkelt hast, werf ich in den Container der Heilsarmee rein. Ich esse auf dem Fußboden aus der Hand, seh mir jeden Trickfilm im Fernsehen an. Alles, was du nicht magst, lobe ich mir. Ich werd einfach so rein, so dumm sein wie weißes Papier. Versaut es durch eine Berührung von dir. Ich will nie mehr so rein, so dumm sein wie weißes Papier. Beeindruckend, ein Lied aus einer anderen Epoche hier im Marabu Flashback, Ehe für alle, Element of Crime, weißes Papier. Göbel, ich möchte mir mal die Beine rasieren. Ja, und ich übe mich schon mal im Sopransingen. Was ich mir noch überlegt habe für alle, das müsste doch dann theoretisch auch, wir sind eine moderne, aufgeschlossene Gesellschaft und der Tierschutz wird auch immer wichtiger, also müsste doch die Ehe für alle auch für unsere vierbeinigen und gefiederten Freunde gelten? Unbedingt. Eichhörnchen zum Beispiel. Dafür gibt's auch jetzt hier Marabu Flashback mit Fischer und Göbel ein progressives Lied zu diesem Thema. Lobo, me and you and a dog named Boo. I remember to this day the bright red Georgia clay and how it stuck to the tide. Will power made that old car go. A woman's mind told me that's so. Oh, how I wish we were back on the road again. Me and you and a dog named Boo, traveling and living off the land. Me and you and a dog. Another tank of gas, back on the road again. Me and you and a dog named Boo, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love being a free man. Now I'll never forget the day Big L.A. The lights of the city put settling down my brain. Though it's only been a month or so, that old car's bugging us to go. We gotta get away and get back on the road again. Schlachtfeld der Aufklärung stehen Fischer und Göbel in diesem Marabu-Flashback. Wir hatten die Ehe für alle, nun auch fürs Tier. Göbel, wir hatten jetzt gerade den Hund Me and You and the Dog Named Boo. Aber wie hältst du es? Wir haben ja bei Facebook immer diese schönen Tierbilder, Hundebilder oder auch Katzenbilder. Was ist dir lieber, Hündchen oder Kätzchen? Ich hasse Facebook, ich hasse dieses Internet. Du bist ein Spielverderber. Es ist einfach so, wir wollen doch aufgeklärt sein. Dann spielen wir jetzt noch The Cure Love Cats. Und wir sagen Tschüss, das war der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Ehe für alle. I love you, let's go.